Was waren denn die größten Vulkanexplosionen? Die Explosion des Mount St. Helens im Jahre 1980 war einer der größten Ausbrüche des vergangenen Jahrhunderts. Allerdings richtete er keine besonderen Schäden an, außer am Vulkan selbst, bei dem ein ganzer Hang zu Bruch ging. Leider verlaufen nicht alle Vulkanexplosionen so glimpflich für die Menschen wie die des Mount St. Helens. Vulkane können ungeheure Verwüstungen anrichten. Über 260.000 Menschen sind in den letzten 300 Jahren bei Vulkanausbrüchen ums Leben gekommen. Das sind weit mehr Menschen, als eine Stadt wie Freiburg Einwohner hat. Als im Jahr 1985 der Nevado del Ruiz in Kolumbien ausbrach, starben allein 25.000 Menschen. Über 5.000 Häuser wurden zerstört, 2 Krankenhäuser, 58 Fabriken und 3.000 Hektar Ackerland. Viel weniger Menschen fielen der Explosion des Pinatubo auf den Philippinen zum Opfer. Hier konnten Vulkanologen den Ausbruch glücklicherweise vorhersagen und die Bevölkerung warnen. Erst wollten die Menschen den Wissenschaftlern nicht glauben, weil sich der Vulkan viele, viele Jahre überhaupt nicht gerührt hatte. Manche hatten völlig vergessen, dass der Pinatubo überhaupt ein Vulkan ist. So ruhig hatte er sich verhalten. Wegen einiger kleiner Erdbeben waren die Wissenschaftler aber aufmerksam auf den Pinatubo geworden. Sie betrachteten besonders aufmerksam ihre Messgeräte und stellten fest, dass die heißen Quellen am Pinatubo heißer wurden. Auch stellten sie fest, dass im Grundwasser plötzlich vermehrt Schwefeldioxid auftauchte, ein Gas, das frei wird, wenn heiße Magma aufsteigt. Irgendwann stiegen Dampfwolken aus dem Vulkan bis in 8 Kilometer Höhe auf. Anfang Juni 1991 waren die Forscher sicher, dass der Vulkan über kurz oder lang ausbrechen würde. Sie schlugen Alarm. Den Experten gelang es, die Anwohner und die Behörden von der Gefahr zu überzeugen. 60.000 Menschen wurden evakuiert. Mit ein paar Habseligkeiten verließen sie ihre Häuser und zogen aus der Umgebung des Vulkans weg. Das war nicht einfach. Schließlich wussten sie nicht, ob sie ihre Häuser jemals wieder betreten könnten. Tatsächlich brach der Pinatubo am 15. Juni aus. Und es war der größte Vulkanausbruch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Über 70.000 Häuser wurden von der Lava ganz oder teilweise zerstört. Viele Felder wurden bedeckt, die aufgestiegene Asche verdunkelte die Sonne und sorgte weltweit für niedrige Temperaturen. Aber die meisten Menschen konnten gerettet werden. Das zeigt, wie wichtig es ist, Vulkane zu beobachten. Leider ist es mit den Vulkanausbrüchen so wie mit den Erdbeben. Auch die besten Wissenschaftler können sie nicht zuverlässig voraussagen. Das war die Kinderuni. Forscher erklären die Rätsel der Welt. Warum sind Dinosaurier ausgestorben? Und warum speien Vulkane Feuer? Von Ulrich Janssen und Ulla Steuernagel. Gelesen von Rufus Beck.